ich habe mir heute vorgenommen, sozusagen was zur Geschichte der feministischen Perspektive in der Utopie zu erzählen. Die ist im Grunde genommen noch relativ jung und dadurch ergibt sich eigentlich auch der Rahmen, dass man eigentlich sagen kann, man redet im Großen und Ganzen über das 20. Jahrhundert. Die feministische Perspektive in der Utopie ist nicht nur jung, sondern von vielen Auseinandersetzungen und Konflikten geprägt. Man kann sagen, parallel zu den sozialen Bewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und nach 1968 haben sich halt im Grunde genommen immer entlang der sogenannten Frauenfrage Positionen zu Geschlechterverhältnissen und Lebensformen herausgebildet, die mit der traditionellen Arbeiterbewegung häufig in einem äußerst problematischen Verhältnis standen. Obwohl, und das muss man halt sozusagen auf der anderen Seite dazu sagen, obwohl sie den gemeinsamen Bezugsrahmen des revolutionären Antikapitalismus und teilweise auch das politische Ziel eines Sozialismus oder Kommunismus teilten. So, zur Frage, was sind denn jetzt soziale Utopien? Weil ich rede schon, würde ich sagen, also es gibt ja unterschiedliche Utopiebegriffe. Soziale Utopien entstehen meiner Ansicht nach in Zeiten sozialer Bewegung, wenn die Gesellschaft in eine Krise gekommen ist oder gesellschaftliche Umbrüche sich ankündigen. Sie stehen in einem problematischen Verhältnis zur Realität und zeigen gleichzeitig an, was der Gesellschaft fehlt, fungieren also als eine Art negativer Spiegel des Bestehenden, von denen sie sich abgrenzen. Und meiner Ansicht nach ist das so ein ganz gutes Bild oder ein ganz gutes Zitat von dem Rolf Schwenter, was ich mitgebracht habe, um sozusagen dieser Figur des negativen Spiegels nochmal kurz anzugucken. Also das Wichtige daran ist mir eigentlich, dass sozusagen Utopien halt immer eine sehr spezifische Geschichtlichkeit haben, auf die sie reagieren auf der einen Seite. Das heißt, die Utopien, die ich vorstellen werde, sind ganz klar historisch spezifische Reflexionen auf die moderne bürgerliche Gesellschaft und gleichzeitig reflektieren diese aber auch den Blickwinkel eines, ich sage jetzt bewusst, weiblichen Lebenszusammenhanges, weil es relativ viel auch um feministische Theorie um 68 geht, von der aus sie entwickelt oder von der aus sie angeguckt werden. Also der Standort, auf worauf geguckt, woher geguckt wird, ist sozusagen dann auch immer sichtbar. Genau, einleitend möchte ich das schwierige, aber auch interessante Verhältnis von Marxismus, Feminismus und Utopie umreißen. Darin eröffnet sich meiner Ansicht nach nämlich eine Perspektive, die die Grenzen traditioneller sozialistischer Befreiungsvorstellungen in Frage stellte und damit spekulativ die Konzepte von Geschlechterverhältnissen und Fortpflanzung erweiterten. Also zu diesen Kontexten, Marxismus und Utopie. Das habt ihr vielleicht auch ja schon mal gehabt, also die Arbeiterbewegung um 1900, die sich an die Kritik von Marx anschloss, hatte eigentlich ein relativ schwieriges Verhältnis, jedenfalls zu den frühsozialistischen Utopien, wie Fourier und Owen. Diesen wurde halt eben eher ein mangelndes Verständnis des Kapitalismus bescheinigt und folglich auch deren Vorstellung von der befreiten Gesellschaft als eigentlich unwissenschaftlich abgewertet. Insgesamt finden sich innerhalb der politischen Strömung des Sozialismus deswegen relativ wenige Schriften, die sich sozusagen mit den Lebensformen in einer befreiten Gesellschaft auseinandersetzen, da das Urteil von Marx und Fourier, von Marx über Fourier häufig als Bilderverbot aufgefasst wurde. Richtungsweisend wurden hingegen halt dann eben August Bebels Schrift, Die Frauen der Sozialismus, oder wo ich später nochmal drauf zurückkomme, natürlich Friedrich Engels, zum Ursprung von Familie, Privateigentum und Staat, aber nicht zuletzt eben auch Alexandra Kollontai, zu der ich nochmal gleich zurückkommen werde. Gleichzeitig gab es jedoch, wenn man sich sozusagen so den Background der irgendwie feministischen Utopien oder woher diese Impulse gekommen sind, eine wesentlich breitere europäische Strömung von Lebensreformerinnen, die halt über den neuen Menschen, die neue Frauen, den neuen Juden nachdachten. Und in diesem Kontext entstanden halt im Grunde genommen halt nochmal so andere Impulse, die halt zu Bodenreformgemeinschaften, Konsum- und Baugenossenschaften und eben auch nicht zuletzt die Kibbuzim erdacht und erschaffen wurden. Feminismus und Marxismus, eine unglückliche Ehe. Gleichwohl, würde ich sagen, hatte sich die politische Strömung des Sozialismus ja die Egalität der Geschlechter aufs Banner geschrieben. Und offiziell wurde durch dort eben die Befreiung der Frau durch eine Eingliederung in Lohnarbeit propagiert. Realpolitisch strebten aber nicht nur Liberalismus und Konservative, sondern auch Gewerkschaften und sozialistische Parteien im 19. und 20. Jahrhundert, bürgerliche Wohn- und Lebensformen an. Und Frauen wurden in der Folge dieser großen antifeministischen Allianz zunehmend aus der industriellen Lohnarbeit herausgedrängt. Das heißt, Gewerkschaften praktizierten von Ausnahmen abgesehen eine exklusive Solidarität mit Lohnforderungen von Männern. Hinter der scheinbar harmlosen Forderung des Familienlohns verbarg sich ein gesamter Kosmos von Diskussionen um Haupt- und Nebenwidersprüche, dem auch von der, zum Beispiel eben von dieser feministischen Theoretikerin Heidi Hartmann 1981 treffend als unglückliche Ehe zwischen Marxismus und Feminismus ausgedrückt wurde. Während die proletarische Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also wie halt zum Beispiel Zetkin und Kollontai, eben versucht haben, eher auf eine Einheit zwischen Feminismus und Marxismus zu beharren, ja, so lange bis es geknirscht hat, begann die sogenannte zweite Frauenbewegung oder der Frauenbewegung halt eigentlich die offene Politisierung dieser Widersprüche von diesen beiden Richtungen. Und ich finde auch, dass sich eigentlich so vielleicht als Blickwinkel vorweg halt ausmachen lässt, dass die sozialen Bewegungen und eben auch der Feminismus nach 68 halt in vielfacher Hinsicht halt die uneingelösten Ansprüche halt des frühen 20. Jahrhunderts halt reflektierten und betrauerten, würde ich sagen, eben auf dem Hintergrund der, würde ich mal sagen, häufig ziemlich schmerzhaften Erfahrungen von Stalinismus und Faschismus. Genau, zu dem dritten Punkt, den ich da aufgemacht habe, gesellschaftliche Emanzipation und gesellschaftliche Industrie, ist vielleicht so eine Orientierung, wie sich das alles vorgestellt wurde. Die Vorstellungen von eben dieser gesellschaftlichen Emanzipation und damit halt auch eben so, wie die Frauenfrage gelöst werden sollte, wurde halt eben in diesen marxistischen Strömungen stark mit technologischer Verbesserung oder Produktivitätssteigerung verbunden. Dieses Konzept gesellschaftlichen Fortschrittes bezog sich immer sehr direkt auf die Idee der rationellen oder durch Maschinen rationalisierten industriellen Arbeit. Und ich würde sagen, folglich relativ konsequent wurden, oder also man kann sich das erschließen, wie sie da hingekommen sind, wurden eben auch die Konzepte einer anderen Organisierung reproduktiver Arbeit halt genau dieser Logik halt nachgebildet. Die feministische Architekturtheoretikerin Dolores Hayden hat sich die daraus entwickelnden Wohnmodelle und Arbeitsformen treffend als industrielle Strategie zusammengefasst, die im Grunde genommen einen Ausdruck von Friedrich Engels aufnehmen, den ich euch jetzt gleich zeigen werde. Genau, mit dem Übergang der Produktionsmittel in Gemeineigentum hört die Einzelfamilie auf, wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu sein. Die Privathaushaltung verwandelt sich in eine gesellschaftliche Industrie. Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit. Genau, und sozusagen als dritten Punkt würde ich jetzt sozusagen hinzufügen, ist deswegen auch nicht verwunderlich, sondern eher konsequent, dass auch die Emanzipation von der Fortpflanzungsbiologie als Bedingung für eine gesellschaftliche Egalität gesehen wurde. Also als dritten Punkt, hier wie dort sollte mithilfe von Methoden der Industrialisierung bzw. mithilfe von Technologien eine gesellschaftliche Emanzipation ermöglicht werden. Genau, wenn ich jetzt sozusagen zu utopischen Spekulationen zu Reproduktionsverhältnissen komme, möchte ich vielleicht auch nochmal so vorweg schicken, wie ich sozusagen genau, was für eine Figur das vielleicht ist. Ich habe diese Figur der utopischen Spekulationen bei Schuler mit Firestone aufgeschnappt, die in ihrem Buch Frauenbefreiung und sexuelle Revolution benutzt. Dieser Bestseller von 1970 formulierte in gewisser Hinsicht einerseits eine paradigmatische Analyse des Geschlechterverhältnisses und geht aber in dem letzten Kapitel halt ganz klar darüber hinaus und macht sozusagen da drin so Elemente von Utopie und Manifest geht in dieses Genre über. Das Interessante jetzt vielleicht an dem Genre Manifest und Utopie oder wie man sie, die sich vielleicht irgendwie im Verhältnis vorstellen kann, ist halt, dass sie sich in ihrem spekulativen, luftigen und etwas zuspitzenden Gestus halt eigentlich relativ eng miteinander verwandt sind. Und während halt, also es gibt ja relativ viele feministische Manifeste auch, während halt sozusagen das Manifest halt eher eine politische Form der Spekulation innerhalb eines Richtungskampfes, also eines politischen Richtungskampfes halt darstellt, die sich polemisch dann halt jeweils von anderen Positionen abwendet, entwirft halt demgegenüber die Utopie halt eher ein Bild von der anderen Gesellschaft und argumentiert dafür aber eigentlich nicht. Genau, die Figur der utopischen Spekulation macht eben aber gleichzeitig eine gesellschaftliche Konstellation anschaulich, die sich halt aus unterschiedlichen Gründen eben noch nicht herstellen lässt, die aber gleichzeitig auf einen Mangel in der Gegenwart hinweist. In den Beispielen des hier vorgestellten Feminismus geht es sowohl eben um die Zwänge der kapitalistischen Gesellschaften, als auch eben, wie ich eben schon angedeutet habe, als um einen Grad, noch nicht erreichten Grad biotechnologischer Entwicklung. Und das Interessante ist jetzt, wo ich finde, das gibt schon so einen relativ roten Faden, den man da sozusagen durch diese Utopien halt durchfinden kann, ist, dass sich halt eigentlich vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum meiner Ansicht nach vorläufigen Ende utopischer Literatur um 1989 herum halt eigentlich eine Thematik halt irgendwie durchzieht, und das sind die problematischen Reproduktionsverhältnisse. Und die wiederum diese problematischen Reproduktionsverhältnisse, also wenn über die spekuliert wird, macht es Sinn, sich vielleicht nochmal, genau, aber das stand ja da eigentlich schon, anzugucken, jetzt bin ich wieder zurückgerutscht, genau, in welchen Bereichen das, um welche Bereiche es da geht, also für alle, die das alles in- und auswendig kennen, bitte ich um Entschuldigung, aber genau sozusagen, es geht halt um den Bereich, der heutzutage ja häufig auch als Care Work bezeichnet wird, also um die gesellschaftliche Organisation von Pflegearbeit für oder mit Kindern, Alten. Es geht aber natürlich auch um Haus- und Hausarbeit und andere Reproduktionsarbeiten wie Reinigung von Haushalt und Kleidung. Und es geht auf einer anderen Ebene aber natürlich gleichzeitig um die Frage nach Wohnformen und Lebensformen, also sprich irgendwie so, inwiefern hängt diese Organisation von reproduktiven Tätigkeiten halt mit einem, also ist die vereinbar mit Einzelhaushalten, Kommunen, Genossenschaften oder Kibbuzim, die halt eine andere Form von reproduktiven Arbeiten ermöglichen. Und die dritte Ebene, die ich heute halt auch mit reinnehmen wollte, war halt eben reproduktive Medizin und Technologie. Das heißt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war da natürlich mehr, sagen wir mal, Verhütung mit gemeint und im Grunde genommen auch Abtreibung. Aber je mehr man dann um 68 kommt oder weiter das verfolgt, geht es natürlich eigentlich auch um künstliche Fortpflanzung. Genau, und das Interessante ist jetzt, dass man eigentlich ja sagen kann, dass sozusagen diesen drei Bereichen halt ein relativ starker, also es ist übrigens ein Ausdruck von Donna Haraway, also eine Art Taylorismus in Fabrik, Haushalt und Körper halt irgendwie eigentlich eine Perspektive darauf eigentlich war. Und also die jetzt sich vor allen Dingen halt für den Feminismus des frühen 20. Jahrhunderts bemerken lässt. Gerade auch die Ideen zur Reproduktionstechnologie bewegen sich aber gleichzeitig in einer relativ, naja, naheliegenden Nähe halt zu Science Fiction oder auch Fantasy. Genau, und ich werde sozusagen einsteigen und in die, irgendwas habe ich verschlampt, ne? Wo kommt dieses Zitat jetzt her? Ah ja, also genau, also es, dieses Zitat war mir insofern, fand ich so ganz passend, weil ja sozusagen diese, es mir relativ wichtig ist, nochmal sozusagen auf den Zusammenhang von dem, was sozusagen Reproduktionsbiologie und den Zusammenhang mit, was hat das eigentlich mit Arbeitsteilung oder mit Arbeitsverhältnissen zu tun? Und dafür fand ich eigentlich so dieses Zitat von Ali Hochschild irgendwie ganz passend, weil dieser Zusammenhang ja auch heute weiterhin hergestellt wird, dass man sozusagen Frauen als Mütter begreift und Mütter umgedreht mit unterschiedlichen Arbeitsbeziehungen dann halt wiederum gleichsetzt. Das könnt ihr ja vielleicht selber mitlesen. Genau. Und ich werde dann aber jetzt sozusagen, also genau, das ist jetzt sozusagen eine Übersicht der feministischen Positionen, die ich heute vorstellen werde. Und eben genau, wie ihr da seht, werde ich halt eben für den Beginn des 20. Jahrhunderts halt Alexandra Kollontai und Charlotte Perkins Gilman vorstellen. Und ja, ich würde sagen, das, was Alexandra Kollontai auszeichnet oder was ihre Beziehung zur Utopie halt ausmacht, ist im Grunde genommen sozusagen diese Dimension der revolutionären Veränderung des Alltags, die sie halt in einer relativ kurzen Zeit betrieben hat. Aber ich versuche das jetzt etwas ausführlicher darzustellen. Genau, die Kommunistin und Feministin Alexandra Kollontai durchlebte in den ersten Jahren nach der Revolution einen ziemlich kometenhaften politischen Aufstieg, der jedoch bereits 1922 ebenso rasant zu Ende ging. In dem historisch kurzen Zeitraum von November 1917 bis 1922 nahm sie eine Vielzahl von Aufgaben wahr, also zum Beispiel halt eben Volkskommissarin, was de facto sowas war wie eine Ministerin, also aber gleichzeitig halt auch Volkskommissarin für Agitation und Propaganda in der Ukraine, war dann aber auch Leiterin der Frauenabteilung des ZK und stellvertretende Leiterin des Frauensekretariats der Komintern. Interessant ist jetzt, denke ich, schon, dass sie halt innerhalb sehr kurzer Zeit als Volkskommissarin halt verantwortlich war für eine sehr extreme Liberalisierung und Lockerung von Ehe und Scheidung. Sie hat das Recht auf Abtreibung durchgesetzt und schlug halt gleichzeitig vor, unproduktive Hausarbeit, das ist ein Ausdruck jetzt nicht von mir, sondern von Kollontai, durch Volksküchen, Kommunehäuser und kollektive Kindererziehung zu ersetzen. Denn, wie sie sagte, und das ist offensichtlich ein Zitat ohne Slide, was ich jetzt einfach vorlesen muss, denn die wirklich befreite Frau muss materiell vom Mann unabhängig sein und von den mit der Mutterschaft verbundenen Pflichten entlastet werden. Genau, und vielleicht um nochmal sich, deswegen hatte ich diesen Slide eigentlich gemacht, weil vielleicht auch zum Ausdruck kommt, also dass sie in sozusagen so unterschiedlichen Genres halt eigentlich auch geschrieben hat. Also das heißt, sie hat einerseits so eine Art Entwurf einer liberalen Sexualethik halt geschrieben, also sozusagen eine theoretische Schrift. Sie hat Vorlesungen vor Arbeiterinnen und Bäuerinnen gehalten über eben das, wie die Zukunft werden wird in einer befreiten Gesellschaft. Und sie hat dann später, als sie dann eigentlich schon geschasst war, halt auch Erzählungen über eigentlich so dieselbe Frage geschrieben, nämlich wie sich sozusagen die Liebesbeziehungen in einem Kommunismus halt entwickeln werden. Ja, Kollontai kann als typische Vertreterin dieser industriellen Strategie gelten, die in den Kommunehäusern der Sowjetunion realisiert wurden. Dort wurde extrem kurzzeitig eine Öffnung der Familie intendiert und dann wieder eigentlich ab ungefähr 1931 durch die stalinische Politik der Festigung der Familie und eigentlich auch kann man das relativ klar analogisieren beziehungsweise daran festmachen mit der Entscheidung zu dem Kommunismus in einem Land zu realisieren. Also sprich, die Industrialisierung war dann eigentlich nur noch das einzige Prinzip, was von dieser Revolution übrig blieb. Die Zentralisierung von Haus- und Pflegearbeiten, wie zum Beispiel in Kindergärten, Horten und Kantinen, wurden aber natürlich weiterhin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorwiegend in den realsozialistischen Staaten angestrebt und realisiert. Das utopische Potenzial dieser gesellschaftlichen Industrie liegt meiner Ansicht nach weiterhin in der Anerkennung reproduktiver Arbeiten als gesellschaftliche Notwendigkeit und eben der formellen Gleichstellung mit anderen Berufen, die eben auch in bezahlter Form stattfinden. Allerdings, und das ist von heute aus immer so oberoffensichtlich, war es aber damals seltsamerweise nicht, allerdings wurden diese reproduktiven Arbeiten in bezahlter und unbezahlter Form weiterhin von Frauen verrichtet. Also das ist ja sozusagen so das, also ich habe auch immer mal wieder gesucht, ob es Beispiele aus dem frühen 20. Jahrhundert gibt, die das sozusagen thematisieren. Ich habe es nicht gefunden, ist so ein bisschen so ein Geheimnis. Vielleicht hat es was mit der Einheit zu tun. Genau. Das andere Beispiel, was ich vorstellen wollte, ist Charlotte Perkins Gilman. Eigentlich geht es mir da um diese sehr eigenartige Utopie Herland. Ich habe das genannt, ein fortschrittliches Matriarchat, ist also ziemlich ungefähr zeitgleich, 1915. Genau, und auch interessant daran ist, dass sie sozusagen, also Perkins Gilman lebt in den USA, lebte in den USA Und auch diese feministische Autorin Perkins Gilman wurde unter anderem für ihre theoretischen Schriften zum Konzept eines Apartmenthauses als ein Küchenhaus bekannt, das sich halt ebenfalls an berufstätige Frauen richtete. Apartmenthaus und Kommunehaus basieren im Grunde genommen auf derselben Idee der Zentralisierung und Ökonomisierung von Hausarbeiten, um Frauen eben eine Berufstätigkeit zu ermöglichen. Genau, und diese Schrift, wo sie das halt zugrunde gelegt hat, das ist dieses Women and Economics. Genau, aber eigentlich will ich halt was über dieses literarische Narrativ von Herland erzählen. Und da wird halt eigentlich die gesellschaftliche Rolle der Fortpflanzung in ziemlich extremer Form verhandelt. Ihre Utopie Herland ist in einer Frauengesellschaft ohne Männer angesiedelt, die sich ungeschlechtlich durch Parthenogenese aus sich selbst heraus fortpflanzen, aber gleichzeitig kein eigenständiges sexuelles Begehren oder auch keine Lust irgendeiner Art haben oder praktizieren. Aus der Perspektive von drei amerikanischen Männern geschildert, die das abgeschiedene Herland entdecken, entwirft Gilman das Bild einer Gesellschaft, in der Mütterlichkeit als zentrale gemeinschaftsbildende Kraft wirkt, die zwischen der einzelnen Frau und der Gesellschaft als Ganzer vermittelt. Jede einzelne Frau will Mutter werden, aber das Verhältnis zu den Kindern ist kein privates oder individuelles, sondern eine gesellschaftlich eingebundene Angelegenheit von höchster öffentlicher Bedeutung. Deswegen ist dann halt auch die Erziehung von Kindern professionalisiert und halt in diverse Institutionen eingebunden. Interessant ist vielleicht auch für diesen Kontext, dass halt sozusagen die Entwicklung einer an, das erinnert ziemlich so an so eine Montessori-Pädagogik halt, also dass diese Pädagogik halt im Grunde genommen so als Leitwissenschaft dieser Gesellschaft vorgestellt wird und dass die Gesellschaft, die da insgesamt entworfen wird, halt eine Art ökosozialistischer, ressourcenorientierter Umgang mit den mit der Natur halt pflegt, in der Maschinen irgendwie keine wirkliche größere Bedeutung für den gesellschaftlichen Fortschritt bilden. Befremdlich mutet an diesem Bild allerdings die Konstruktion dieser weiblich-mütterlichen Asexualität an, die der männlich-bürgerlichen Lüsternheit der Gäste diametral entgegengesetzt bleibt. Die Bedeutung dieser narrativen Konstruktion bleibt mir jedenfalls total verschlossen, im Blick auch auf Perkins Gilmans eigenen biografischen Entscheidungen, politisch wie in ihrem eigenen Leben, stand Gilman ja durchaus der Entscheidung, Mutterschaft mit einem eigenständigen Berufsleben vereinbaren zu können und auch gleichzeitig eine glückliche Beziehung zu einem Mann leben zu können. Wenn man sich das parallel jetzt anguckt zu den Diskussionen in der Sowjetunion, dann gab es da ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber da gab es ja sozusagen diese Glas-Wasser-Diskussion eben über die quasi so Lenin hat Alexandra Kollontai vorgeworfen, dass sie diese, also sozusagen egalitäre Sexualität so selber bezeichnet habe. Aber im Grunde genommen ist es eine Bezeichnung dafür, die eigentlich nur ausdrückt, dass das damals doch noch ein ziemlich schockierender Gedanke war, dass sozusagen weibliche Sexualität als natürliches und rationales Faktum halt absolute männliche Widerstände halt hervorgerufen hat, also sozusagen einen egalitären Begriff davon, von einem sexuellen eigenständigen Begehren. Und gleichzeitig macht es aber auch deutlich, dass das total in der Diskussion war, ne? Also sozusagen so beide Seiten davon. Umso schräger ist es eigentlich nochmal in den USA, jetzt also mit einer von einer Frau, die eigentlich politisch für genau das Gleiche steht, eine Position zu finden, die eigentlich so eine Asexualität der Frau halt fortsetzt, die ja eigentlich halt gleichzeitig auch so ein bisschen Selbstlosigkeit der Frau und kein eigenständiges Begehren halt formuliert. Dennoch ist Herland halt vielleicht trotzdem interessant als Beispiel einer Utopie, in der die Diskussion über Matriarchat und Patriarchat fortgesetzt wird, die im 19. Jahrhundert auch bei Friedrich Engels und damit im Grunde genommen ja dann auch wieder im gesamten Sozialismus halt eine große Rolle gespielt hatte. Matriarchate galten eben immer als veraltete Formen von Gesellschaft, die untergehen mussten, weil sie den Anforderungen der kapitalistischen Moderne nicht entsprachen oder nicht gerecht werden konnten. Herland ist demgegenüber eben die Konstruktion eines sehr zivilisierten und sehr fortschrittsorientierten Matriarchats, in der die kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaften, also in der es sich halt eben von dieser Konkurrenz kapitalistisch-patriarchaler Gesellschaften halt abhebt. Forschung und Entwicklung von erzieherischen und fürsorglichen Tätigkeiten stehen im Mittelpunkt einer eben halt kollektivistischen Gesellschaft, während Privateigentum, Familie, Häuslichkeit und Industrialisierung eigentlich keine Rolle spielen. Und da, finde ich, gibt es dann halt eigentlich auch sozusagen direkt den Anschlusspunkt zum Feminismus nach 68. Genau, ich komme jetzt zunächst mal auf Schuler mit Firestone wieder zurück und habe das übertitelt Die Tyrannei der Fortpflanzung. Genau, auch in Firestones Spekulation geht es eben um die problematische oder also gesellschaftlich problematische Verknüpfung von Fortpflanzung und gesellschaftlicher Arbeitsteilung eben im Zusammenhang mit Haus- und Pflegearbeiten, was halt irgendwie ja bis heute bekanntermaßen als die sogenannten Frauenarbeiten gelten. Firestone fordert die Befreiung der Frauen von der Tyrannei der Fortpflanzung als notwendige Bedingung für eine radikale Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Sie plädiert deswegen eben halt auch für eine ganz radikale Nutzung von Technologien, um die biologischen Unterschiede der Geschlechter in der Fortpflanzung überflüssig zu machen. Und das Interessante ist jetzt auch wieder so, finde ich immer wieder, ich sag mal, interessant zu verfolgen, wie nah diese Diskussionen aneinander waren. Ja? Also dass sozusagen diese Schüler mit Firestone sich eigentlich ganz krass mit diesem historischen Materialismus auseinandergesetzt hat, weil sie nämlich genauso argumentiert. Ich lese es jetzt kurz mal vor. Und genau wie am Ende einer sozialistischen Revolution nicht nur die Abschaffung von ökonomischen Klassenprivilegien, sondern die Aufhebung der Klassenunterschiede selbst steht, so muss die feministische Bewegung nicht einfach auf die Beseitigung männlicher Privilegien, sondern der Geschlechtsunterschiede selbst zielen. Die Reproduktion der Art allein durch ein Geschlecht zugunsten beider Geschlechter würde durch künstliche Fortpflanzung ersetzt werden. Genau, und angefangen natürlich mit Verhütung um ihrer selbst willen, sollte eben nach der Revolution durch das Potenzial moderner Embryologie ermöglicht werden, eben halt auch eine künstliche Fortpflanzung. Damals hat man eigentlich hauptsächlich tatsächlich über Fortpflanzung außerhalb des weiblichen Körpers halt nachgedacht. Und das sollte ermöglicht werden. Genau, und sie hat sich vor allen Dingen eigentlich auch vorgestellt, dass Frauen von ihrer Biologie zu befreien halt gleichzeitig hieße, die soziale Einheit der Kernfamilie in Frage zu stellen. Und eben die, um die biologische Fortpflanzung und die Unterdrückung der Frauen entsprechend ihrer biologischen Bestimmung organisiert ist, diese halt zu gefährden. Wie meiner Ansicht nach hier deutlich wird, ist das Zentrum von Firestones revolutionären Projekt eine systematische Auflösung der Kernfamilie als sozialer, biologischer und ökonomischer Lebensform. Vielleicht fällt es mir deswegen so schwer, weil es heute ja eigentlich niemand mehr in Frage stellt. Ich komme damit zu Marge Piercy. Und Marge Piercy ist eine Literatin und ich habe sie eigentlich deswegen aufgenommen, weil sie quasi einen engen Dialog literarischen Dialog mit Schuler mit Firestone und später also dann auch mit Donna Haraway halt eigentlich führt. Und deswegen eine großartige Vorlage sozusagen für eine Auseinandersetzung mit feministischer Utopie ist. Genau, also mit Marge Piercy eine literarische Utopie. Und Piercy greift eben in dem utopischen Roman Woman on the Edge of Time, oder wie heißt es auf Deutsch, da steht es Frau am Abgrund der Zeit, von 1976 die Idee von der nicht-biologischen Elternschaft auf, und geht aber in vielen Details über die eher politischen Spekulationen von Firestones Manifest hinaus. Interessant ist aber, das also zu sehen, dass sie sich ganz direkt darauf bezieht. Es ist auch in der Hinsicht spannend zu lesen, weil Firestone, weil sozusagen Piercy um sozusagen weitere Elemente hinzufügt und dadurch auch verändert, dass nämlich zum Beispiel die Fähigkeit, Kinder zu gebären, bei Piercy halt ganz klar halt auch als Form gesellschaftlicher Macht halt benannt wird, nämlich als eine der ganz wenigen Formen weiblicher Macht, um die sie halt eben auch beneidet werden. Und bei Piercy ist es dann halt eher so, dass halt dieses Potenzial gesellschaftlicher, also dass Frauen eben zum Beispiel auf das Stillen verzichten oder auf das Kinderkriegen verzichten, ist eben halt, wird halt eben auch benannt als Element von Macht aufgeben, was halt sozusagen im Austausch für das Prinzip keine Macht für niemand dann eben auch eingefordert würde. Und das Interessante ist jetzt, finde ich, da nochmal sozusagen das, was bei Firestone halt so ganz eindeutig halt nur als Belastung und Schmerz thematisiert wird und irgendwie die Technologie ist alles die totale Befreiung, erscheint bei Piercy halt, finde ich, ein wesentlich ambivalenteres Verhältnis von Machtstrategien und macht es genau, also sozusagen, weil halt zum Beispiel Bruststillen eben auch als Fähigkeit thematisiert wird, die durchaus genau deswegen geschätzt wird, weil sie eben eine Exklusivität in der Beziehung zum Kind vermittelt. Genau, und meiner Ansicht nach macht es aber sozusagen dann halt auch wieder so ein bisschen deutlich, was jetzt sich an den feministischen Utopien in dieser sozusagen in dieser Zeit nach 68 halt verändert hat. Und interessanterweise reflektiert Piercy das selber, woher sie halt ihre Impulse hat. Genau, also diese selbstkritisch psychologisierende Perspektive stammt meiner Ansicht nach halt viel klarer aus sozusagen einem undogmatisch antikapitalistischen Umfeld, wie es halt für den Feminismus typisch war. Und sozusagen ist halt, man kann halt eher feststellen, dass es sich aus einer Melange verschiedener Ideen halt zusammensetzt. Wie Piercy das selber genannt hat, war halt Woman on the Edge of Time der Versuch, viele neue Ideen zu konkretisieren, die mit den neuen sozialen Bewegungen entstanden sind. Die Frauenbewegung, die Neue Linke, die Native American Bewegung und manche andere. Ziel war es, diesen Ideen Leben einzuhauchen und sie leuchten zu lassen. Genau, und ich sozusagen das Interessante in der Untersuchung fand ich aber halt schon, dass sich natürlich Piercys und Firestones Konzepte gleichzeitig sozusagen in diesem sehr ausgreifenden, radikalen Gestus, also mir fällt da immer wieder dieser Ausdruck Everything Must Change ein, der dieser Epoche nach 68 halt, finde ich, eigen war. Und beide betonen halt, oder das als sozusagen als auch als typische Vertreterinnen dieser Epoche, betonen halt eben das transformatorische Potenzial von nicht biologischer und nicht körperlicher Fortpflanzung und sozusagen den Zusammenhang mit der Struktur der Gesellschaft, in der das stattfindet. Das Wesentliche an diesen, oder also sozusagen an den Ideen, die damit verknüpft sind, ist halt eben auch eine Veränderung des Verhältnisses von privaten und öffentlichen Angelegenheiten, beziehungsweise mein und unser, was halt grundsätzlich verändert ist. Kinder sind nicht mehr der Ausdruck in Inbegriff einer patriarchalen Lebensform des Privateigentums in Monogamie und Blutsfamilie, sondern werden als gesellschaftliche Aufgabe und Verpflichtung aller begriffen. Diese gesellschaftliche Transformation von Reproduktion stiftet natürlich auch neue emotionale Bindungen, die asexuellen Frauen in Herland in gewisser Hinsicht sogar wieder mit der vielgestaltigen Sexualität in Piercys Romanen verbinden. Auf die Frage, jetzt noch so ein Zitat, um das ein bisschen anschaulicher, irgendwie so ein bisschen mehr leuchten zu lassen, vielleicht, wie sie sagt, Zitate von Piercy, auf die Frage, hast du Kinder? Antwortet eben halt dort diese Kontaktperson Luciente, der Frau aus der Vergangenheit, 49 in unserem Dorf, die jünger als 12 sind. Wir achten darauf, dass unsere Bevölkerungszahl konstant bleibt. Und dann sagt die andere wieder, ich spreche von dir, hast du Kinder bekommen? Ich? Ja, zweimal. Außerdem gelte ich als Kinderbinderperson, weil ich ständig Kids bemuttere. In diesem Zitat wird relativ gut deutlich, dass Mutterschaft an diesem utopischen Ort eben nicht biologisch definiert wird, sondern eine Vielzahl von sozialen Verhältnissen und Tätigkeiten beschreibt, die sowohl in einer Person verkörpert werden können, als auch getrennt voneinander. Eine Kinderbinderperson ist nicht notwendig eine Co-Mutter oder umgekehrt. Kinder werden, also nochmal zur Ergänzung, eben halt jeweils von 3 Co-Müttern in den ersten 12 Lebensjahren begleitet, die untereinander, also diese Co-Mütter sind untereinander nach Möglichkeit eben aber nicht durch Liebesbeziehungen miteinander verbunden und Co-Mütter sind auch nicht geschlechtlich definiert. Und alle Geschlechter verfügen, das ist auch nochmal so ein interessanter Punkt, die Fähigkeit des Bruststillens. Zwischen Kindern und Co-Müttern gibt es auch kein intendiertes biologisches Band. Folglich gelten Kinder auch nicht als Ausdruck von Liebesverhältnissen oder biologischer Nachkommenschaft oder eben einer konkreten Beziehung oder einer Person. Föten wachsen nicht in einem mütterlichen Körper, sondern 9 bis 10 Monate in einem Brüter, bis sie geburtsreif sind. Und man muss sich das dann eben so vorstellen, dass eben in einer riesigen künstlichen Plazenta nebeneinander halt mehrere Embryos in einer Fruchtblase wachsen, die halt auch die Nachkommenschaft von mehreren Siedlungsgemeinschaften darstellt. Etwas fraglich bleibt, woher Eizellen und Samenzellen gewonnen werden, das ist irgendwie nicht zu erschließen. Genau. Mutter, die Maschine, wie der Brüter von dieser Figur aus der Vergangenheit genannt wird, erzeugt dennoch trotzdem auch einen Schauder körperlichen Widerwillens. Und das ist dieses zweite Zitat da. Eine Schiebetür glitt zur Seite und gab den Blick frei auf 7 menschliche Embryos, die mit dem Kopf nach unten langsam vor sich hinschaukelten. Jeder in seiner eigenen Fruchtblase innerhalb eines größeren, mit Flüssigkeit gefüllten Behälters. Conny riss den Mund und Augen auf und ihr Magen stellte sich ebenfalls langsam auf den Kopf. Der Schauder, den Piercys Bild hervorruft, erinnert an eine Vielzahl von Geschichten über künstlich geschaffene Menschen. Die Homunkuli erkennt es sicherlich auch, es gibt da wirklich ganz viele Geschichten, die darum kreisen, aber eben zum Beispiel auch bei Goethes Faust vorkommen, wo ja eben auch irgendwie ein künstlicher kleiner Mensch in einem alchemistischen Labor in einem Glaskolben geschaffen wird, übrigens in einer warmfeuchten Umgebung. Trotzdem würde ich sagen, ist Piercys Bild eine sehr systematische Gegenvorstellung halt zur Kleinfamilie, vielleicht auch, weil darin sogar noch der Schauder vor sozusagen dieser Produktion von Leben halt auch noch mit benannt werden darf. Denn der Brüter steht als Bild für eine gesellschaftliche Produktion von Kindern, die halt dem konservativen und nationalistischen Verständnis von Familie als Keimzelle von Gemeinschaft und Gesellschaft, in der Eltern und Kinder qua Blutsverwandtschaft ethnisch und biologisch miteinander verknüpft sind und in der eindeutige geschlechtliche Arbeitsteilungen gegenüber Kindern und Haushalt als Ausdruck weiblicher Liebe missverstanden werden. Gleichwohl wäre dann natürlich zu fragen, ob und welche selektiven oder gar eugenischen Kriterien bei einer solchen gesellschaftlichen Produktion von Kindern zugrunde gelegt würden. Und die Frage ist natürlich auch, was ist denn mit den real existierenden ungeplanten Kindern, gleich welcher sozialer, biologischer oder geografischer Herkunft und welche normativen Regeln würde es dann geben oder geben müssen, um sie halt eben auch in fürsorgliche Beziehungen einzubeziehen. Genau, zum Glück muss man sich als Leserin oder als Zuhörerin jedoch nicht die Frage stellen, ob sich diese Perspektive auf Kinder oder also eben das Kinder haben, Grund oder Folge einer partiellen gesellschaftlichen Transformation im Bereich der Fortpflanzung ist. Das ist keine Frage der Technik. Piercys und Firestones Utopien machen relativ deutlich, dass sich alles ändern muss, damit sich auch das Verhältnis zur Reproduktion verändern kann. In diesem Ort Mattapoisett, also dieser Ort von in diesem Roman ist, erscheint halt eben diese Abschaffung kapitalistischer Produktions- und Besitzformen als seltsame, stillschweigende Voraussetzung. Verhandelt wird also eigentlich nicht mehr sozusagen so dieser Produktivismus vielleicht dieser frühen Epoche, sondern es wird viel eher die Frage verhandelt, wie gewohnt und wie gearbeitet wird und was nötig ist, um andere gesellschaftliche Beziehungen zueinander zu entwickeln. Das heißt, es stehen jetzt auf einmal im Vordergrund halt Fragen, die halt über diese Zentrierung auf Produktionsverhältnisse hinausgehen und die halt eben die Formierung der Gesellschaft durch egalitäre und, würde ich sagen, vor allem demokratische Arbeitsteilungen halt einbeziehen. Genau, in Abgrenzung eben zum sozialistischen Fortschrittsmythos Technik und Rationalisierung beschreibt halt Piercy zum Beispiel andere Formen von Arbeitsteilung wie Rotation und verbindliche Beteiligung aller an unterschiedlichen reproduktiven Arbeiten. Industrielle Produktion wird weiterhin maschinell erledigt, landwirtschaftliche hingegen in Handarbeit. Strange Vorstellung, aber naja. Industrialisierung und ökologische Prinzipien stehen nebeneinander. Zentral ist vor allem der demokratische Charakter von Aushandlungsprozessen, die zu diesen Entscheidungen geführt haben. Hinzu treten Gedanken zur Ausbildung einer integrativen Diskussions- und Streitkultur, zum Umgang mit gesellschaftlichen erwünschten, aber auch nicht erwünschten Verhalten und nicht zuletzt eine Lebenskunst in nicht mystischer Form, also zum Beispiel als Rituale, die halt eben an die Stelle von religiösen Ritualen für Geburt, Erwachsenwerden oder Tod zum Beispiel treten. Für Piercy, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt oder vielleicht auch relativ typisch für diese Zeit nach 68, ist die Utopie jedoch kein idyllisches Bild. Es ist in dem Sinne auch keine präestablierte Harmonie, die sich irgendwann qua Vernunft auf die ganze Welt ausbreiten wird. Utopie und Dystopie sind leider zwei Seiten derselben Medaille. Selbst die befreite Gesellschaft bleibt ein unabgeschlossener Prozess, der weiter gegen Feinde auch mit Gewalt verteidigt werden muss. Diese Gewalt kostet die eigene Gesellschaft Energien, Zeit und auch Menschenleben. Auch wenn Piercy hier historisch vermutlich sehr, also halt an den realen Ost-West-Konflikt denkt, weist diese gefährdete Utopie auch darüber hinaus natürlich auf die Notwendigkeit hin, für diese auch kämpfen zu müssen. Darin unterscheidet sich natürlich auch nochmal vielleicht eben ganz wichtig von religiösen oder messianisch begründeten Jenseits oder Nirvana und bleibt halt in dem Sinne rational oder politisch auf notwendige politische Kämpfe bezogen. Genau, und ich komme sozusagen zur letzten Etappe feministischer Utopie im 20. Jahrhundert, das ja auch schon vorbei ist. Genau, und werde da eigentlich jetzt nur noch über Donna Haraway kurz sprechen und habe das Kapitel so ein bisschen benannt, die Figur des Cyborgs als vorläufiges Ende feministischer sozialer Utopie, aber eigentlich ist es vor allen Dingen der Gedanke, dass die Cyborg aus dem Abstand von, sagen wir mal, jetzt irgendwie, wann ist das geschrieben, 85, also jetzt 30, naja, also ihr wisst schon, also aus dem Abstand im Grunde genommen halt mittlerweile eher als melancholische Figur sichtbar geworden ist. Genau, also zum Abschluss möchte ich halt eben diesen überaus berühmten Cyborg-Manifesto als paradigmatisch letzte utopische feministische Spekulation vorstellen. Das Cyborg-Manifesto knüpft an einige schon lange vorhandene widerstreitende Diskussionsstränge über technologische Utopien halt an. Haraway hat den Text ja bereits 85 zum ersten Mal publiziert und zu diesem Zeitpunkt muss man sagen, ist in den USA eigentlich schon relativ klar, dass das neoliberale Zeitalter angekommen ist mit Star Wars und Reaganomics. Haraways Berühmtheit für die Texte, also jetzt nicht nur diesen, sondern für die zum Zusammenhang von Kybernetik und Gesellschaft eigentlich im Allgemeinen gehen, lassen sich zum Teil darauf zurückführen, dass sie das, würde ich sagen, das Lebensgefühl und die Fragestellung der gesamten 1990er Jahren vorwegnahmen. Dieses Lebensgefühl und die Leitfragen der Postmoderne waren durchweg vom Ende der Geschichte und meiner Ansicht nach auch eines endlosen kapitalistischen Realismus ohne Alternative geprägt. Haraway intervenierte mit dem Manifesto in eine bereits eben halt lange andauernde Diskussion innerhalb der Linken, muss man sagen. Also auch Haraway hat sich ja immer als Sozialistin vorgestellt. Sie interveniert auch in eine Diskussion innerhalb der Linken. Und also dort wurde zum Beispiel, gab es schon immer sozusagen die Kritik darüber, dass halt die Einbindung, also sozusagen, dass man das Technik halt immer als eingebunden in Herrschaftsverhältnisse halt eigentlich auch kritisieren müsste, wie das zum Beispiel halt eben Ökofeministinnen wie Carolyn Merchant, aber eigentlich auch kritische Theoretiker wie Ludwig Marcuse halt formuliert haben. Und demgegenüber sagt Haraway halt eher, also plädiert halt eher für einen Blickwinkel, der halt Widersprüche zulässt und die Übergänge halt, wie sie sagt, also der Vorteil dieser Perspektive ist halt, dass die Übergänge von Mensch, Tier und Maschine als Tatsache akzeptiert werden, die es halt zu genießen, aber auch verantwortlich zu gestalten gelte. Genau, dafür habe ich dieses obere Zitat da mit reingebracht. Also der politische Kampf besteht darin, beide Blickwinkel zugleich einzunehmen, also sowohl den herrschaftskritischen als auch den, was diese Technologie ermöglicht, würde ich behaupten. denn beide machen sowohl Herrschaftsverhältnisse als auch Möglichkeiten sichtbar, die aus der jeweils anderen Perspektive unvorstellbar sind. Diese Auseinandersetzung zwischen zwei Blickwinkeln wird auch in dem Roman Erzi und Es, 1991 von Marge Piercy sichtbar, indem sie das Narrativ eines Cyborgs aufgreift. Allerdings wird das Spannungsverhältnis dieser Diskussion von Piercy zu einer Seite hin entschieden, weil der Cyborg, der hier gleichzeitig als Waffe und als perfekter Liebhaber mit Gefühlen konstruiert wurde, diesen Widerspruch über längere Zeit angesichts seiner eigenen Intelligenz und dem Verhältnis zur Autorität seines Schöpfervaters nicht aushält und sich selbst zerstört. Während sich Piercy also in Erzi und Es für das Genre der Dystopie entschieden hat, also eine ganz klare Abschied von der Utopie gefeiert hat, verwischt meiner Ansicht nach Haraway bewusst in diesem Manifest für Cyborgs die klare Trennung zwischen Dystopie und Utopie. Und das Interessante ist, finde ich schon, dass man ja im Grunde genommen halt sehen kann, dass sie halt eigentlich stattdessen eine spekulative Figur entwirft, die sozusagen halt in einer gesellschaftlichen Diskussion erst umkämpft und gestaltet werden muss, also die noch gar nicht fertig ist. Cyborg ist also ein verdichtetes Bild unserer imaginären und materiellen Realität, den beiden miteinander verbundenen Zentren, die jede Möglichkeit historischer Transformation bestimmen. Das heißt, Haraway hat diese Figur bewusst aus diskursiven Fragmenten zusammengesetzt, die sie einerseits eben halt aus emanzipatorischen und andererseits aus bedrohlichen Kontexten verbindet. Konkret geht es darin natürlich auch um die Herkunft dieser Technologie aus der Waffenproduktion, wie das halt irgendwie konkret mit diesem Star Wars halt auch der Fall war. Typisch für die Diskussion der 90er war dann allerdings auch die Unverbundenheit dieser Diskussion mit einem, würde ich sagen, transzendierenden oder weiterführenden Projekt als dem der Selbstverwirklichung. Haraways Einsatz besteht in der Befürwortung von Technologie, die sie als positive Möglichkeit historischer Transformation interpretiert. Damit setzt die Figur des Cyborg interessanterweise auch den Technikoptimismus des Sozialismus fort, der schon bei Firestone und teilweise auch bei Piercy zum Ausdruck kam. Gleichwohl hat sich am Konzept der Utopie gegenüber den 1970er Jahren natürlich etwas Grundsätzliches verändert. Einerseits ist die Cyborg, wie Haraway vielleicht selbst, eine erfahrene und reflektierte Persönlichkeit, die sich nicht mehr emphatisch auf Sozialismus oder die Möglichkeit einer ganz anderen Gesellschaft jenseits des Kapitalismus beziehen kann. Andererseits ist deshalb auch die Fähigkeit zur Dekonstruktion ihre stärkste Eigenschaft geworden. Die Cyborg weiß zu einem bestimmten Zeitpunkt immer ganz genau, was sie nicht will. Und dafür ist dieses Zitat, im Unterschied zu Frankensteins Monster erhofft sich die Cyborg von ihrem Vater keine Rettung durch die Wiederherstellung eines paradiesischen Zustands, das heißt durch die Produktion eines heterosexuellen Partners, durch ihre Vervollkommnung in einem abgeschlossenen Ganzen, einer Stadt oder einem Kosmos. Die Cyborg träumt nicht von einem sozialen Lebenszusammenhang nach dem Modell einer organischen Familie, egal ob mit oder ohne ödipalen Projekt. Und wahrscheinlich fällt es euch auch auf, erstaunlich viele Erkenntnisse verbinden die Figur der Cyborg mit den Erkenntnissen der zweiten Frauenbewegung, wie die Ablehnung der patriarchalen Familie, Gott und so weiter. Aber gleichzeitig lassen diese Erkenntnisse jedoch auch eine Leerstelle sichtbar werden, weil diese Negation halt dauerhaft selbst keine Stabilität vermittelt und auch keine Lebensform formuliert wird. Also wie es halt eben die Familie und die traditionelle Geschlechterordnung halt permanent gleichzeitig anbieten. Oder wie es eben diese älteren feministischen Utopien halt versucht hatten. Die Figur der Cyborg begreife ich deshalb als Melancholikerin. Das heißt, das ist eine Figur, die zwar nicht naiv ist, aber das macht es ja unter Umständen viel schwerer, innerhalb der kapitalistischen Determinanten überhaupt Wünsche zu entwickeln, die sozusagen die Form von Konsum oder Ware überhaupt überschreiten. Im Unterschied zum, Verzeihung, blumigen Versprechen des Kommunismus, das niemals eingetreten ist, ne, verbindet die Cyborg nichts mehr mit anderen als positive Kraft. die utopische Figur der Cyborg verschiebt deshalb eben diese einstmals soziale Utopie, und das war schon auch ein bisschen Kern meiner Thesen, halt eigentlich in eine Strategie des Individuums. Und gleichzeitig fehlt dieser Figur der Impuls, eben etwas anderes zu genießen als sich selbst. Es fehlt eine Transzendenz, es fehlt eine Empathie und es fehlt eigentlich auch eine Gruppe, zu der sie gehören möchte. Genau, und ich glaube, jetzt habt ihr meine Thesen eigentlich auch soweit schon verstanden. Ich habe das Gefühl, ich beginne mich zu wiederholen. Genau, aber ich glaube, um das noch abzurunden, wollte ich das sozusagen jetzt nochmal so rahmen, warum ich das so lese, weil ich denke, dass es halt nicht unwichtig ist, wann das geschrieben wurde. Also dass im Grunde genommen Cyborg auch eine typische Figur für die Epoche nach 1989 zu verstehen ist, die 2016 in gewisser Hinsicht, denke ich, bereits der Vergangenheit angehört. Also wenn man das jetzt sozusagen so realpolitisch sich anguckt, ist ja seit spätestens 2008 immer deutlicher geworden, dass ökonomische Krisen, neue imperiale Kriege und daraus entstehende Massenmigration auf beängstigende Weise halt eher gezeigt haben, dass das sozusagen die Geschichte im kapitalistischen Realismus nicht stillgestellt wurde, ne? Sondern dass sozusagen dieses Ende der Geschichte, was irgendwie ja sehr lange propagiert wurde, zu Ende gegangen ist. Und deswegen haben manche Leute auch versucht, diese Figur der Cyborg weiterzudrehen, und haben sie aber zwischenzeitlich eben auch zu einem Zombie gemacht, was ich eigentlich auch einen ganz interessanten Gedanken finde. Genau, und da kommt vielleicht auch zum Ausdruck in dieser Figur des Zombies, dass es halt doch etwas sehr Halblebiges ist, weil eben sie vergessen hat, dass es in Utopien ums Ganze geht. Es scheint, die soziale Utopie ist in der Postmoderne eher durch eine vergleichsweise bescheidene Dekonstruktion im Diskurs ersetzt worden. Obwohl das sogenannte Ende der Geschichte realpolitisch mittlerweile zur Vergangenheit gehört, finden sich weder im Feminismus noch in anderen Diskussionen neue Formen von Utopien, die das Ganze revolutionär verändern wollen. Die Frage, warum heute niemand mehr eine Veränderung des kapitalistischen Realismus für möglich hält und die soziale Utopie in diesem Sinne halt total antiquiert wirkt, wäre eine neue Spekulation wert. Oder vielleicht auch etwas, was wir gleich angehen könnten. Genau, und sozusagen, ich möchte das, meinen Beitrag sozusagen mit dem mit einem Bild abschließen, was mir eigentlich bei der Gelegenheit immer einfällt, dass ja das sozusagen das, was ich gemacht habe, sozusagen eine etwas paradoxe Konstellation ist, weil nämlich in der Vergangenheit war die Zukunft noch denkbar als soziale Utopie, als Möglichkeit, dass sich alles in einem erwünschten Sinne verändern könne, und demgegenüber halt die Gegenwart halt sozusagen von einem kapitalistischen Realismus geprägt ist, in dem jeglicher Möglichkeitssinn abhanden gekommen ist. Die Rolle von Utopie, oder ne, also das ist natürlich jetzt auch eher so ein Auftrag, mich zu widerlegen, ist deswegen vielleicht tatsächlich ein bisschen verkommen auf das Projekt einer Erinnerung an die Zukunft oder so eine Art Flaschenpost, damit halt nicht jede Generation das Rad wieder neu erfinden muss, sondern damit zumindest so ein bisschen eine Erinnerung erhalten bleibt, was sozusagen die Erinnerung an die Zukunft mal war. Genau. Danke, das war's.